Ich glaube, bei mir ging das sogar schon vor dem 11. September los. Die Entwicklung, die wir beklagen, nämlich den Begriff der Sicherheit immer weiter über den Begriff der Freiheit zu stellen und entsprechend unser Land zu gestalten, die ist gar nicht erst mit dem 11. September in Gang gesetzt worden. Diese Entwicklungsgeschichte ist länger. Die hieß früher zum Beispiel organisierte Kriminalität. Für mich war aber die große Enttäuschung eine, die jetzt gar nicht nur mit Datenschutz zusammenhängt, sondern ich hatte nach Ende des Kalten Krieges so den Wunsch und die Hoffnung und also eine wirklich konkrete Hoffnung. Ich habe daran geglaubt, wir würden jetzt diese Epochenwende nutzen können, um unsere Welt jenseits von Feindbildern zu organisieren und eben nicht mehr zu sagen, es gibt zum Beispiel den bösen Russen und den bösen Kommunisten und wir sind hier der gute Westen, sondern das Ganze tatsächlich pluraler zu sehen. Und diese Hoffnungen wurden massiv enttäuscht. Das kulminierte dann eben nach dem 11. September in einer bestimmten Diffamierung des Moslems oder des islamistischen Terroristen. Das ist aber schon älter und ich war da schon immer sensibel und schnell bereit, die Nackenhaare aufzurichten. Was sind denn Maßnahmen, die auch tatsächlich ergriffen worden sind in der Bundesrepublik Deutschland, wo Sie einfach nur mit Entsetzen geguckt haben und sich gewundert, dass es kaum Proteste gibt? Was mich persönlich dann so geschockt hat, dass es gewissermaßen das Fass zum Überlaufen gebracht hat, war der Entschluss, den biometrischen Reisepass einzuführen. Es ist jetzt aber wirklich nur ein Beispiel. Wir können ja nicht alles durchkauen. Ich habe mich damals gegen dieses Gesetz auch schon versucht, auf andere Weise zu wehren, indem ich dagegen Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe eingelegt habe. Also das war eine Maßnahme, also wo mir als Bürger gesagt wurde, du hast zwar nie was verbrochen, aber du gibst uns jetzt einfach deine Fingerabdrücke. Wir brauchen die schon mal so für alle Fälle gewissermaßen. Da war so quasi das Kopfschütteln so, nee, also jetzt nicht mehr, das kann ich irgendwie nicht mehr ertragen, da muss ich jetzt was machen. Nun kenne ich einige Menschen, die zum Beispiel zu den Fingerabdrücken, zu der Katalogisierung von Fingerabdrücken, zu zum Beispiel auch der Überwachung öffentlicher Plätze durch Kameras und zu einigen anderen Maßnahmen sagen, mich stört das nicht, denn solange man nichts zu verbergen hat, steckt da ja auch kein Risiko. Ja, die Leute kenne ich auch. Ich befürchte, das ist sogar auch immer noch die Mehrheit der Bürger im Land, die so denken. Und mich erschreckt dieses Denken fast noch mehr als die Politik, die gemacht wird. Weil zu glauben, dass diese Gesetze, die erlassen werden, Eingriffsgesetze, nur in dicken Anführungszeichen die bösen Terroristen was angehen und alle guten Bürger davon gefeit sind, das zeigt schon so ein Weltbild, von dem ich dachte, dass das in der Demokratie eigentlich überwunden wäre. Es sortiert nämlich in die und in wir. Und es setzt eigentlich die Prämisse voraus, dass wir auch immer genau wissen, wer der böse Terrorist ist und wer der gute Bürger ist. Und der gute Bürger habe also nie irgendetwas zu befürchten. Das ist ein groteskes Fehlverständnis von dem, was Kontrolle von staatlicher Macht eigentlich sein sollte in der Demokratie. Glauben Sie, dass die Menschen noch nicht begriffen haben, wie viele Maßnahmen, die es bereits gibt und andere, die möglicherweise bald kommen könnten, am Ende eventuell zusammenwirken? Aus Science-Fiction-Filmen kennen wir die totale Überwachung, aber wenn die so in einzelnen Schritten auf uns zurollt, glauben Sie, die meisten Leute zählen da schlicht und ergreifend nicht eins und eins und nochmal eins zu drei zusammen? So ist es wahrscheinlich. Also, das ist ja das Fatale an geschichtlichen Prozessen generell, dass sie sich nicht anmelden mit einem Paukenschlag und sagen, hallo, hier ist der totalitäre Staat, willkommen bei uns, sondern sie entwickeln sich von Tag zu Tag, sie entwickeln sich schleichend und der Mensch ist bequem, er gewinnt auch nicht unbedingt immer Distanz und versucht den Draufblick zu gewinnen, sondern er lebt eben auch tatsächlich von Tag zu Tag und dann wird ihm möglicherweise gar nicht klar, was sich um ihn herum verändert, auch wenn es mit einer beachtlichen Geschwindigkeit in Wahrheit passiert. Nachdem ich schon, ich glaube, das hat man gemerkt, Frau Zeh, ein bisschen habe durchblicken lassen, dass mich vieles an Ihrem Buch überzeugt, möchte ich zu dem Kapitel kommen, das mich leider gar nicht überzeugt hat. Oder sagen wir mal, nicht völlig überzeugt hat. Das ist Kapitel 7, das Kapitel mit der Überschrift, warum lassen wir uns das gefallen? Da beschreiben Sie unter anderem das alltägliche Leben von Achim angepasst, so nennen Sie ihn einfach mal, der eine Payback-Karte hat, weil er dann in Geschäften Punkte kriegt und dafür irgendwas geschenkt bekommt, der im Internet bei Facebook und Co. unterwegs ist, weil er ein bisschen eitel ist und sein Hund so spannend findet, dass die ganze Welt ihn kennen muss. Da geht es natürlich um Datenschutz und da geht es um die Frage, die seit Jahren diskutiert wird. In den 80er Jahren sind die Leute auf die Barrikaden gegangen wegen einer Volkszählung, wo vergleichsweise Harmloses abgefragt wurde. Heute geben Leute ihre sexuellen Präferenzen freiwillig im Internet preis. Warum sie das tun, das finde ich, wird mir in dem Kapitel aber auch nicht schlüssig beantwortet. Ja, vielleicht liegt das daran, dass Ilia und ich das selber nicht so genau wissen am Ende, sondern wir spekulieren da ein bisschen herum, denn ich kann es persönlich wirklich nicht nachvollziehen. Also ich selber spüre nicht das Bedürfnis, mich und mein Leben und meine Daten preiszugeben, weder bei Facebook noch per Payback an der Supermarktkasse. Im Gegenteil, ich reagiere wirklich gereizt, wenn mich jemand auch nur nach meiner Postleitzahl fragt, wenn ich bei Saturn einkaufe. Ich verstehe einfach nicht, warum der das wissen will und ich werde dann sauer. Also ich reagiere quasi wirklich entgegengesetzt zu dem, was Achim Angepasst, also als Stellvertreter in unserem Buch, tut. Und deswegen kann ich auch nur versuchen, mich da hinein zu versetzen, aber richtig von Herzen verstehen, ich bin da ratlos. Ich verstehe nicht, warum Menschen so dumm sein können, warum sie nicht verstehen, wie wertvoll ihre Intimsphäre ist, wie auch tatsächlich ökonomisch wertvoll ihre Daten sind. Also man kann eine Reihe von Thesen natürlich aufstellen. Wir wissen ja, dass Menschen, und ich meine jetzt nicht erst seit Erfindung des Internets, sondern schon immer, dazu neigen, sich in so symbiotischen Strukturen aus Exhibitionismus und Voyeurismus zusammenzufinden. Wenn das nicht so wäre, dann gäbe es überhaupt keine Kommunikation. Menschen empfinden eine gewisse Lust daran, Dinge von sich selber preiszugeben und sich auf irgendeine Plattform zu stellen, also nach dem Motto, jeder wäre gern mal für 5 Minuten ein Star. Und vielleicht ist das einer der Antriebe, dass man im Internet sich selber feiern kann vor einer fiktiven, also ja nicht nur fiktiven, aber einer fiktiv vorgestellten Öffentlichkeit und dann das Gefühl hat, ich bin jetzt wer, ich existiere hier auf eine andere Art und Weise als in meinem eher profanen Alltag. Also vielleicht hat es damit zu tun. Kommen wir zurück mal auf die Politik. Das war für mich die frustrierendste Stelle in Ihrem Buch. Leider Gottes eben nicht die schlechteste, weil ich das vollkommen nachvollziehen konnte, was Sie da schreiben. Da gehen Sie kurz die 5 größeren Parteien durch und ihre Ansichten zur Überwachung. Da sind wir wieder beim Kampf gegen den Terror. Und da erklären Sie hintereinander in wenigen Sätzen, über die man gar nicht lange nachdenken muss, die begreift man sofort, dass es eigentlich doch egal ist, wen wir am 27. September wählen. Überwachen wollen sie uns alle. Es gibt meiner Meinung nach wirklich keine Partei, die man als datenschutzinteressierter Mensch, der das Thema ernst nimmt, mit gutem Gewissen wählen kann. Ich weiß, dass jetzt die FDP aufschreien würde, auch die Grünen würden aufschreien, würden sagen, ja wieso, wir haben da doch durchaus Bewusstsein und melden uns da zu Wort. Das ist aber nicht glaubwürdig, weil alle diese Parteien zum Teil auf Landesebene, zum Teil auf Bundesebene beteiligt sind an der Verabschiedung von Gesetzen, die eben genau diese Eingriffe in bürgerliche Freiheiten darstellen und weil die Partei im Ganzen eben auch tatsächlich nicht dieses Bewusstsein dann verkörpert, dass man Bürgerrechte im Kommunikationszeitalter schützen muss. Also vielleicht am ehesten die Piratenpartei, wenn man die schon ernst genug nehmen möchte, um zu sagen, das ist eine Datenschutzpartei, der wollen wir uns anvertrauen. Also ich persönlich würde diesen Schritt jetzt noch nicht gehen. Wenn man Wolfgang Schäuble und anderen zuhört, könnte man glauben, der Kampf gegen den Terror rechtfertigt alles. Wenn man Ihr Buch liest, dann könnte man glauben, der Kampf gegen den Terror rechtfertigt gar nichts. Ist die Wahrheit nicht irgendwo in der Mitte? Nein, ausnahmsweise finde ich, ist sie nicht in der Mitte, weil schon der Begriff Kampf gegen den Terror eine rhetorische Überhöhung ist. Das ist kein Begriff, der darauf abzielt, sachliche Politik zu machen. Das ist nicht mal ein Begriff, der versucht, sachlich Polizeiarbeit zu machen. Denn schon überhaupt ein Begriff wie Kampf oder Krieg ins Spiel zu bringen, zeigt, worauf sich diese Politik richtet. Die möchte nicht Delikte aufklären, die möchte nicht Kriminelle verhaften, sondern die möchte für die Zukunft unsere gesellschaftliche Ordnung gestalten. Und ich finde, dass Gestaltung, dass visionäre Entwürfe für die Zukunft niemals unter der Ägide von Einschüchterung und Angst passieren dürfen. Man darf nicht dem Volk einreden, wir wären quasi existenziell bedroht durch eine feindliche Übermacht, nämlich den Terroristen. Und deswegen müssten wir uns hier einbunkern hinter quasi Schützengräben. Ja. Also da liegt die Wahrheit nicht in der Mitte. Wir müssen aufhören, überhaupt den Begriff Kampf gegen den Terrorismus zu verwenden, weil solange wir das tun, werden unsere Gesetze auch eben nicht sachlich sein, sondern sie werden immer über das Ziel hinausschießen.